Ja, ich grüße euch und heute möchte ich dann mal die Folge 4 aufnehmen. Und es soll gehen um Großmikrofone. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, ich habe jetzt hier Großmembranen im Einsatz. Die sind auch echt cool und klasse, aber die sind auch empfindlich und sie benötigen die sogenannte Phantomspannung. Das ist so, ja, im Allgemeinen 48 Volt und da gibt es dann so einzelne Geräte für, die man an das Mikro hängt, dann kriegt es davon Strom oder das Aufnahmegerät muss ihm Strom liefern. Aber auf jeden Fall braucht es Strom, was es natürlich im mobilen Einsatz immer etwas komplizierter macht. Dann gibt es als nächstes noch die Kondensatormikrofone. Die sind im Prinzip okay, benötigen aber auch Strom. Die liegen irgendwo so zwischen Großmembran und dynamisch. Wie gesagt, guckt es euch mal an, nennt sich Kondensatormikrofon, benötigt aber halt auch Strom. Auch hier Phantomspeisung oder eben eine externe Stromversorgung, das ist ganz verschieden bei den Geräten. Dann gibt es noch die dynamischen, die sind vielleicht nicht ganz so toll von der Qualität, heißt es jedenfalls. Dafür funktionieren sie ohne Strom, die erzeugen nämlich sozusagen selber Strom durch die auftreffenden Schallwellen. Und das hat den Riesenvorteil, dass man keine extra Stromquelle benötigt. Einem mobilen Einsatz natürlich wesentlich hilft und auch viele Aufnahmegeräte haben zum Beispiel gar keine Phantomspeisung. Also man erspart sich da eine Menge Technik und meiner Meinung nach hört man schon so ein bisschen raus, wenn es dynamisch ist, dass man aufhört zu sprechen, dann schalten die sich halt auch ab und also es ist kein Klack oder so, aber ich finde, man merkt es, vielleicht ist das auch einfach so gefühltes Merken. Aber wie auch immer, ich habe da vorher ja mit eine ganze Zeit gelebt, 1,5 Jahre und die Qualität war absolut okay. Also dynamisch ist jetzt gar nicht so schlimm, wie manchmal vielleicht gemacht wird. Dann gibt's also das sind so die drei großen. Großmembran, Kondensator, dynamisch, das sind so die drei großen Techniken bei Mikros. Ja, da gibt's jetzt bestimmt wieder noch so Zwischendinger und Extradinger und hast nicht gesehen, aber das sind so die drei großen. Und ich sag mal, für einen kleinen Podcaster, der jetzt eben nicht professionell werden will, Großmembran ist toll, Kondensator ist auch noch okay, dynamisch ist eben das schlechteste von dreien, aber immer noch gut. Braucht dafür aber keinen Strom. So würde ich das mal grob zusammenfassen. Wir kommen aber am Ende da auch noch auf eine genauere Angabe. Da gibt es so die normalen Mikros wie im Studio, die man halt in der Hand hält oder die man in ein Stativ steckt und in die man reinspricht. Dann gibt es aber auch noch, nur sei mal nur so am Rande erwähnt, Lavalier, also Ansteckmikrofone. Das ist, was man ja auch früher im Fernsehen oft gesehen hat, die so an der Krawatte hängen. Haben den Vorteil, dass sie die Leute nicht so erschlagen. Das heißt, die werden einem am Anfang einmal angemacht und man gewöhnt sich sehr schnell dran und vergisst die als Gast. Bei den anderen Mikros, die hat man halt immer vom Kopf hängen und naja, wenn man jetzt so ein bisschen ängstlicher Typ ist, erschlägt einen das einfach, weil man dann denkt, oh, jetzt hören mir alle zu. Und das wird einem immer bewusst durch diese Mikros. Deswegen mag ich persönlich, ich habe auch eins davon, so ein Lavalier-Ansteckmikrofon. Wie gesagt, ankragen, fertig ist. Die sind aber leider fast immer auf Funkanlagen ausgelegt. Also sehr, sehr, sehr, sehr genau gucken, wenn ihr so ein Ding haben wollt, ob die auch wirklich direkt ans Aufnahmegerät gehen, ob ihr eine Funkanlage dazu braucht, wobei dann natürlich die Mobilität schon wieder verloren geht. Es sei denn, man gibt mehrere hundert Euro aus. Da will ich jetzt aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das Funkanlagen schon wieder so eine Spezialanwendung ist. Die braucht ein normaler Podcaster nun wirklich nicht. Jedenfalls nicht zwingend. Natürlich ist immer so nice to have, aber ja. Wie gesagt, bei den Lavalier-Mikrofonen, wenn ihr sowas euch überlegt, am besten echt einen Fachmann fragen. Ich habe auch irgendwann Thomann angerufen und die sagten mir ganz klar, ja, es gibt gerade mal zwei Stück, die sie im Sortiment haben, die überhaupt direkt an so ein Aufnahmegerät rangehen. Das eine davon hatte ich ja auch beim letzten Mal schon von gesprochen. Die Qualität ist natürlich immer so lala, das ist ganz klar. Die Mikros sind meistens relativ, es sei denn, man gibt richtig Geld aus, aber die einfachen Mikros sind halt dann schon relativ günstig in Anführungszeichen zu kriegen. Da ist dann aber die Funkanlage noch drin. Dann kann man sich in etwa vorstellen, wie viel Geld für die Qualität des Mikros übrig geblieben ist. Also nur wenn man es unbedingt braucht, sollte man es machen, würde ich mal sagen. Ist aber eben das Problem auch wieder, wenn der Kopf gedreht wird, dann wird es lauter und leiser. Ich habe das mal ausprobiert. Also das merkt man schon deutlich. Das ist schon schwierig. Das ist erschlägt, wie gesagt, den Anwender, der da als Gast kommt, nicht. Aber wenn er den Kopf dann immer hin und her dreht, weil er höflich ist und euch anguckt beim Sprechen oder auch einen anderen anguckt oder mal irgendwo wegguckt, jedes Mal dreht er den Kopf und die Stimme kommt wieder von woanders aufs Mikro. Muss man ausprobieren. Also kann man mit allem leben, aber das ist schon zu hören. Und dann bleibt noch das Headset. Das halten ja viele für das Optimalste. Ich persönlich bin da so ein bisschen gespalten. Ich benutze so in der stationären Ausführung doch lieber die großen Membranen. Ja, das erschlägt ich die Leute, aber so viel habe ich dann auch wieder jetzt nicht mehr da. Und bei den Headsets, die sind schon toll. Die machen jede Kopfdrehung mit. Das ist dann aber auch gleichzeitig der Nachteil. Ich kann nicht zwischendurch mal eben kurz was trinken. Ich mache das jetzt mal. Und ihr merkt sofort, das Geräusch ist sofort da. Beim Großmikro drehe ich den Kopf weg, halt die Hand davor oder dazwischen mich und das Mikro. Und schon kann ich mal kurz einen Schluck trinken, ohne dass das jemand hört. Jetzt kann man auch drüber streiten, wie schlimm das ist, wenn einer da zweimal schlucken hört oder nicht. Wie gesagt, muss man so wie ganz vieles muss man einfach für sich selber entscheiden. Was ist mir wichtig? Was möchte ich? Was will ich umsetzen? Ich will hier halt nur darauf hinweisen, diese, ja, in Anführungszeichen Problematik gibt's halt bei Headsets. Dazu kommt einfach bei Headsets natürlich, na gut, das Kabel kann man lang machen, aber man hat halt ein Kabel dran, wenn man nicht Funk machen will, wo es dann wieder richtig teuer wird. Also bedenkt von vornherein, nehmt ein längeres Kabel, damit ihr so ein bisschen mobil seid. Also wenigstens mal aufstehen und, ich weiß nicht, Telefon ausstellen oder irgend sowas. Also es ist nicht das Schlechteste, ein bisschen flexibel zu bleiben. Und wenn, würde ich immer ein Headset mit Ohrhörer dran empfehlen, weil man ja auch hören will, ob irgendwas einstreut in die Aufnahme, ob es irgendwelche Probleme gibt, ob ich weiß nicht was. Ist davon Vorteil. Und zu guter Letzt sei zu bedenken, ja, das ist bequem und es ist einfach und es ist praktisch, aber ganz, ganz klar, wenn ihr lange Podcasts macht, ich mache einen, der zum Beispiel teilweise wirklich bis zu 3 Stunden geht, dann fangen die Dinger irgendwann an zu drücken. Also so gute habe ich noch nicht gefunden, dass sie nicht irgendwann doch unangenehm werden. Aber wie gesagt, das kommt auch wieder auf den Podcast an. Wenn ihr von vornherein sagt, ich mache maximal eine 1/2 Stunde, dann wird sich dieses Problem nicht ergeben. Wer dazu nochmal genauer nachlesen will, dem sei auch ruhig ans Herz gelegt, HTTP, also klar, Internetseite, de.wikipedia.org/wiki/mikrofonierung, Schweinegitter Mikrofonauswahl. Wobei, Mikrofonierung wird schon reichen, das dahinter brauche ich mal eingeben, den Rest findet ihr da. Da ist wunderbar beschrieben, wie unterscheiden sich die Mikros nochmal detaillierter, als ich das jetzt hier kurz anreißen kann. Und was will man haben, wenn man Folgendes machen will? Die Seite ist wirklich, wirklich gut. Kann ich nur empfehlen, da mal nachzulesen. Ebenso würde ich immer empfehlen, www.thomann.de, also THOMANN, thomann.de/de/onlineexpert, ein Wort, onlineexpert.html. Da wird auch nochmal sehr genau drauf eingegangen, auf die technische Seite dieser Geschichte und wie das alles zusammenhängt. Das ist echt gut zu lesen und da kommt vor allen Dingen auch ein Amateur gut durch und nicht so völlig abgehoben. Das gefiel mir sehr gut und dort kann man sich auch nochmal beraten lassen. Ich kann sowieso, das muss man immer klar sein hier, natürlich immer nur so einen Abriss von den Sachen bringen oder auch was für mich sich halt ergeben hat, also eigene Erfahrung. Mehr kann ich sowieso nicht tun letztendlich. Okay, dann haben wir die Mikros schon mal angesprochen. Ich glaube, viel mehr kann ich so aus meiner Sicht auch gar nicht sagen. Also wie gesagt, wenn es kostengünstig sein soll, würde ich mir dieses einfache Großmembran holen, von dem ich auch schon mal sprach. Wenn man ganz alleine ist, dann gibt es auch so Sets bei Thomann, wo praktisch schon Mini-Mischpult, das an USB rankommt, dabei ist und an dem man dann Mikro anstecken kann. Dann ist man mit dem 100er dabei und klar kann man auch mit dem Handy aufnehmen, aber ach, wenn man so einigermaßen Qualität haben möchte, Qualität liegt sowieso im Auge des Betrachters. Wer sich eine Definition mal durchliest, wird das sehr schnell feststellen, dass Qualität sowieso ein Wort ist, das sehr, sehr, sehr oft missbraucht wird, beziehungsweise falsch angewendet wird. Also wenn ihr sowas haben wollt, was man sich anhören kann, 100 € ist schon sowieso das, was man wohl so investieren muss, damit man einigermaßen Audioqualität hinbekommt. Jetzt natürlich wieder nicht das, was zum Beispiel der Tim Prittler im Lautsprecher zum Beispiel erklärt und macht. Aber der hat auch wieder ganz anderen Anspruch. Der möchte ja auch das unter Umständen professionell betreiben. Also wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Punkt, es liegt immer dran, was ihr wollt. Das müsst ihr euch als erstes echt gut überlegen. Setzt euch hin, macht einen Zettel, schreibt euch auf, was will ich alles und was ist mir in welcher Priorisierung am wichtigsten. Und dann könnt ihr eigentlich erst entscheiden, was ihr braucht. Okay, das waren wieder tolle, fromme Worte. Was zum Mikro dazugehört, ist die Kabellage. Jetzt gibt's diese Klinkenstecker, die kennt jeder, da brauche ich nicht viel zu sagen. Die funktionieren, die machen aber ab und zu auch mal Probleme mit Brummen oder was weiß ich nicht alles. Und deswegen stehe ich persönlich, nachdem ich mich bei Thomann auch habe intensiv beraten lassen, ihr merkt schon, Thomann ist, ich kriege von denen kein Geld, ich kriege da nichts billiger, die kennen mich auch nicht, aber ich finde die einfach gut. Wenn ich da anrufe, kriege ich kompetente, verständliche Beratung. Wenn ich was kaufen will, dann bekomme ich es bei denen. Ich persönlich finde die sehr, sehr gut. XLR. Ich habe XLR-Anschlüsse genommen, weil ich mir vorher auch alles durchgelesen habe und so für mich festgestellt habe, okay, XLR scheint das zu sein, was von der Qualität her zurzeit sehr gut ist. Da gibt es schon wieder Neueres, aber das ist mir halt zu neu und es gibt auch Einfacheres. Ich fand XLR klang für mich intelligent und klug. XLR, vielleicht zur Erklärung, X steht für External oder auch X-Screen, also so ganz genau weiß man das wohl nicht. L für Live oder Line und R für Return. Die XLR-Geschichte gibt es 3- bis 7-polig. Ich persönlich kenne und benutze bisher nur diese normalen, in Anführungszeichen normalen, 3-poligen und Mini-XLR-Stecker. Die Mini-XLR zwangsweise, die normalen 3-poligen XLR sind halt am Zoom H6 dran und an ganz vielen Sachen. Das scheint mir fast so, in Anführungszeichen, das Übliche zu sein, soweit ich das kenne. Der Vorteil ist, dass die Dinger verriegelbar sind. Ne? So eine Klinkenbuchse, wisst ihr selber, steckt ihr ins Handy, dann rutscht das Handy mal in der Tasche ein bisschen runter, zack, ist die Klinke rausgerutscht. Das ist bei XLR nicht so. Im Allgemeinen sind die verriegelbar. Das heißt, die rasten so leicht hörbar ein und sitzen dadurch dann bombenfest. Man kriegt sie aber auch durch ganz leichten Druck wieder raus. Also genau das, was ich mag. Dadurch, dass die sehr lange Stifte haben, sind die, oder andersrum, dadurch, dass die ein Gehäuse um diese Stifte, die man da einsteckt, haben, sind die Stifte auch noch geschützt und es geht nicht so schnell kaputt. Das finde ich auch eine sehr, sehr angenehme Sache. Und wer das mal genau noch lesen will, jetzt wieder ins Detail, dewikipedia.org, Wiki XLR. Also nochmal, dewikipedia.org/wiki/XLR. Das Ganze packe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes, keine Frage. Zu XLR, das ist der Stecker, gehören natürlich auch die Kabel. Ich würde immer empfehlen, nicht die ganz billigsten zu nehmen, sondern nehmt immer so einen Durchschnitt. Bei den ganz billigsten, da ist dann, ich weiß auch nicht, dann hat man doch mal einen Brummen oder der Stecker ist zwar da, aber nicht verriegelbar und oder ach, also billig ist immer schwierig heutzutage in meinen Augen. Es muss auch nicht die vergoldeten sein, aber so, ich würde halt eine Stufe über den billigsten nehmen. Damit habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht. Zum einen nicht zu teuer, zum anderen trotzdem sehr gute Qualität. So, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Ich selber nehme heute zum Beispiel mal mit dem Headset auf, einfach aus Bequemlichkeit, schnell aufsetzen, loslegen geht. Kabel ist jetzt so ein bisschen Voodoo und alle haben ganz viele tolle Meinungen. Ich persönlich habe für mich so festgelegt, so kurz wie möglich, so lang wie nötig und möglichst keine Zwischenstecker noch dazwischen. Mag alles Quatsch sein. Das ist echt mehr so eine Sache, das ist wie gesagt Voodoo, kennt ihr selber. Nackig draußen über den Hof hüpfen hilft auch bei irgendwas. Als letztes heute, wenn wir bei Mikrofon und Kabeln sind, Stative. Denkt man gerne mal nicht dran, ist aber sehr, sehr wichtig. Erstmal möchte kein Mensch das Mikro die ganze Zeit halten. Na gut, da gibt es sicherlich auch noch wieder Anwendungen, wo das Sinn macht, aber insgesamt möchte man so ein Mikro eigentlich nicht die ganze Zeit halten. Angefangen hatte ich mit kleinen Tischstativen, die waren echt niedlich, so drei Beine, da wird das Mikrofon draufgeschraubt und dann steht es auf dem Tisch vor einem. Klingt gut, funktioniert gut und jetzt kommt der einzige Nachteil. Erschütterung. Wenn jetzt nämlich einer am Tisch sitzt und so mit den Fingern drauf rumtröbbelt, wie man das so kennt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal hier so hinkriege, so. Ne? Dann hört man das nämlich genau originale Mikro. Oder es tritt einer gegen den Tisch und zack, wieder im Mikro. Also jede Berührung des Tisches, Glas abstellen oder hast nicht gesehen, zack, im Mikro. Das habe ich dann sehr schnell sein lassen und habe mir so Stative gekauft, richtige. Habe ich auch bei Thomann, ich glaube für 15 bis 20 Euro. Die waren relativ billig. Die sind auch echt billig. Also die sind klapperig, ganz klar. Aber für den stationären Einsatz jetzt bei uns hier im Podcast-Keller reicht der Kram. Die kann man bis auf 2 Meter hochdrehen und dann ist so ein Arm dran. Das hat den Vorteil, dass sie neben dem Stuhl stehen können oder hinter oder wo immer man sie haben möchte. Dass man das Mikro von oben, von rechts, von links, von wo auch immer kommen lassen kann, dadurch, dass da ein langer Arm dran ist. Hat den Nachteil, dass man die Füße ein bisschen beschweren muss, sonst kippen die nämlich auch gerne mal um, wenn die Mikros sehr schwer sind, wie die Großmembrane. Und sie erschlagen wieder ein bisschen ein. Aber wie gesagt, einen Kompromiss muss man dann eh irgendwann eingehen. Und an den Dingern habe ich dann auch wunderbar gleich das Mikro dran. Für die Großmembranen gibt es auch so eine sogenannten Spinnen. Die sind nicht so teuer und haben den Vorteil, dass man das Großmembran da einfach reinsteckt. Und vor der Spinne, so wie man es im Radio auch oft sieht, und vor der Spinne sitzt dann sozusagen noch der Popschutz, den ich nur dringendst empfehlen kann. Sonst macht ihr nämlich immer diese... Und dieser Popschutz sorgt genau dafür, dass das nicht passiert und das funktioniert auch sehr gut. Ja, wie gesagt, habe ich jetzt bei mir hier auch so stehen. Klappt gut, muss man nicht so machen, kann man so machen. Müsst ihr selber wissen. Ja, das soll es dann auch wieder für die heutige Folge gewesen sein. Ich möchte die ja gar nicht immer so lange machen, das ist mir ja wichtig. Vielleicht als Ausblick, was ich insgesamt in den ganzen Folgen, die noch kommen sollten, habe. Ich werde detailliert nochmal auf das Zoom H6 mit Sicherheit eingehen. Dann möchte ich nochmal über Audacity sprechen, wobei das jetzt nicht so intensiv sein wird, weil ich mittlerweile fast nur noch Auphonic benutze. Deswegen wird es wohl so eine Doppelfolge, Doppelfolge kann man es nennen, Audacity Auphonic geben, weil Auphonic, da halte ich sehr, sehr viel von, jedenfalls Stand heute, was ich immer ändern kann. Dann nochmal so ein bisschen auf Podhost, das werde ich aber nur noch am Rande machen, weil Podhost für mich, ich werde dann auch dazu sagen, warum, eher nicht mehr die erste Wahl ist. Zum Einstieg würde ich schon noch empfehlen, aber da gehen wir extra nochmal einzeln drauf ein, sonst kommen wir jetzt doch schon wieder auf eine Ewigkeit. Dann natürlich nochmal detailliert WordPress, was wahrscheinlich nicht mal in eine Folge passen wird, aber WordPress ist nun mal auch für Podcaster ja das Tool der Wahl, wenn man im Web das hosten möchte. Jedenfalls meiner Meinung nach. Archive.org. Ich nenne sie mal archive.org, ist egal, archive.org, weil man damit das hinbekommt, praktisch erstmal am Anfang zumindest auch kostenlos seine Podcasts hochzuladen. Dafür ist es sehr, sehr langsam, der Download dort, aber es kostet halt nichts. Da muss man wieder sich überlegen, was will man, was hat man, was kann man. iTunes natürlich auch, wie komme ich da rein? Ja, das sind so die Sachen, die ich mir bisher so notiert habe. Ich habe hier auch nochmal Atmung aufgeschrieben, das wird aber kaum eine ganze Folge werden. Das habe ich mir eher aufgeschrieben, weil ich da selbst noch so ein bisschen dran arbeite. Es ist immer nämlich gar nicht so einfach, gerade auch wenn man allein einen Podcast macht, die Atmung daraus zu halten. Das ist klingt jetzt albern, aber ist wirklich, ich schneide die im Moment noch aus diesem Podcast am Ende raus, weil sonst hört man zwischen den Sätzen immer ein. Und das ist für den Hörer eigentlich nicht wirklich schön, denke ich mal. Okay, also wie gesagt, Mikros haben wir einmal kurz drüber geflogen. Liegt daran, was ihr haben wollt. Meine Empfehlung, immer noch Großmembran, Kabel, XLR und kurz, Stative, lang, aber da reicht billig. Ich glaube, das ist so fast das Fazit dieses kleinen Podcasts heute. Ja, dann danke ich fürs Zuhören. Was mir auffällt, als ich damals das erste Mal damit angefangen habe, waren es echt viele Hörer. Diesmal sind es bisher, ist das eine sehr bescheidene Schar. Ich mache das auf jeden Fall weiter, egal wie viele zuhören, weil ich selber mal angefangen habe und weiß, wie doof das war, wenn man nicht rauskriegt, was man eigentlich haben muss, braucht und will. Und mir hat damals sehr, sehr der Lautsprecher von Tim Pritloff geholfen. Aber wie gesagt, bei dem habe ich aber auch vieles von dem, was dort gemacht wurde, abgespeckt übernommen, weil es mir viel, viel, viel zu teuer gewesen wäre. Und genau in diese Lücke möchte ich diesen Podcast ja halt produzieren. Das heißt ja nicht, dass ich dort irgendjemandem Hörer wegnehmen will, sondern einfach nochmal eine Alternative aufzeigen will. Flatter-Button ist da drunter, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal angesprochen hatte. Ich finde schön, wenn mir mal einer auf den Flatter-Button klickt, aber letztendlich ist es Wurst, wenn da auch keiner drauf klickt. Für mich ist das mehr so eine Werbung. Ich finde gerade für Podcaster ist Flatter eine tolle, tolle Sache. Da fällt mir gerade auf, das muss ich mir mal aufschreiben, auch darüber werde ich nochmal eine Folge machen, weil Flatter echt eine Möglichkeit ist, auf einfache Art und Weise, ja, zumindest so ein paar geringe Einnahmen zu generieren, vielleicht sogar ein paar mehr. Es gibt ja Leute, die leben da sogar schon von, jeder, wie der sagte, Tim Pritloff, oder lebt da aber nicht, aber zum Teil zumindest von. Da kann dann der geneigte Hörer nämlich sehr schnell mit einem ganz einfachen Klick so ein paar Cent verteilen. Und einfach sagen, hör mal, ich finde das gut, was du da machst. Deswegen ist bei Flatter bei mir weniger wegen dem Einkommen, das brauche ich tatsächlich nicht, sondern mehr wegen Werbung für Flatter eingebaut. Ansonsten lasse ich mir auch Pakete schicken, aber nicht in diesem Podcast. Ich glaube, das ist hier nicht das Passende. Ansonsten danke ich euch, wie gesagt, fürs Zuhören. Ich freue mich, dass es ein paar scheinbar interessiert und die mir öfter zuhören. Ich sehe es ja an den Abrufzahlen. Und dann hören wir uns hoffentlich spätestens so im Monat wieder. Ich weiß, wie gesagt, bei den Abständen noch nicht genau, wie ich das schaffen werde. Bis dann. Tschüss.